voll konzentriert. Jeder Gedanke in meinem Kopf ist schon am Ziel. Fokussiert, akkabientiert, denn ich bin kein Prozent wie sie. Disziplin, jede Faser meines Körpers rebelliert. Wenn Potenzial verschwendet wird, nur weil nichts passiert. Fett und faul, aber nicht bei mir. Immer voll da, grundauf stabil. Ich mache deinen runterweichen Charakter zu einer Mauer aus Granit. Zieh den Stock aus deinem Arsch, mach einen Soldat auch noch aus dir. Mir brennen meine Augen, wenn ich seh. Für euch ist wenig schon zu viel. Nur ein Ergebnis motiviert. Nicht immer nur der Weg ist schon das Ziel. Und wenn du nur chillen willst, geh beiseite. Denn bei mir wird funktioniert. Ihr denkt, ihr kennt mich, aber wisst nicht mal die Hälfte. Die Hälfte, die Hälfte. Dein Herz pumpt mit Schlägen, das Blut durch deine Vene. Deine Lunge zieht voller Kraft den Sauerstoff durch deine Kehle. Augen sehen gestochen scharf, deine Beine können rennen den ganzen Tag. Anstatt zu chillen, beweg dein Arsch, schalt den Kopf ein und denk nach. Dein Herz pumpt mit Schlägen, das Blut durch deine Vene. Deine Lunge zieht voller Kraft den Sauerstoff durch deine Kehle. Augen sehen gestochen scharf, deine Beine können rennen den ganzen Tag. Mit deinen Händen die Welt verändern, ein Geschenk, das Gott dir gab. Wie Schlangen ohne Rückgrat, ihre Meinung gleicht sich an. Immer nur da, wo's gerade passt. Folge der Herde, brave Schaf. So willenlos und schwach, dein eigenes Denken kostet Kraft. Also warum was verändern, wenn ein anderer das macht? Schwachsinn, Acker, selber rede nicht nur von Plänen und greif an. Schalt deine Kiffer, Paranoia, endlich aus und komm wieder klar. Also benehmt euch jetzt wie Männer, nicht wie die Könige kleiner Kinder. Verdammt, reißt euch zusammen und gebt jetzt 100, 100. Ihr denkt, ihr kennt mich, aber wisst nicht mal die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte. Dein Herz pumpt mit Schlägen, das Blut durch deine Vene. Deine Lunge zieht voller Kraft den Sauerstoff durch deine Kehle. Augen sehen gestochen scharf, deine Beine können rennen den ganzen Tag. Anstatt zu chillen, beweg dein Arsch, schalt den Kopf ein und denk nach. Dein Herz pumpt mit Schlägen, das Blut durch deine Vene. Deine Lunge zieht voller Kraft den Sauerstoff durch deine Kehle. Augen sehen gestochen scharf, deine Beine können rennen den ganzen Tag. Mit deinen Händen die Welt verändern, ein Geschenk, das Gott dir gab. Stillstand bedeutet Rückschritt, also bleib in Bewegung. Was du gibst, ist was du zurückkriegst. Von Gott gab dir nur ein Leben. Warum immer reden über die viel zu großen Pläne? Alles nur Kreide auf Beton, weggewaschen vom nächsten Regen. Wenn er kommt, alles umsonst, aber keiner meiner Soldaten gibt auf, auch wenn verloren wird, eingebrannt oder wenigstens gestorben. Wofür wir geboren sind, alles riskiert. Vielleicht verlieren oder mit ganz oben überall. Statt in Stille ewig leben, lieber gehen mit einem Knall.